Kapitel 5, Übung A16. Hören Sie das Interview mit Frau Taubert zweimal und ergänzen Sie die Sätze. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Literaturreports. Heute sprechen wir mit der Berlinerin Leonore Taubert, die seit vielen Jahren Mitglied einer Literaturgruppe ist. Frau Taubert, könnten Sie uns erzählen, warum Sie in eine Lesegruppe gegangen sind? Ich habe in den 70er Jahren wegen der Kinder meinen Beruf aufgegeben. Neben den Verpflichtungen in der Familie und im Haushalt habe ich aber immer ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeübt. Ich war im Vorstand des Ägyptischen Museums, habe zwei alte behinderte Frauen betreut und freiwillige Arbeit in der Kirche geleistet. Meine große, heimliche Liebe war jedoch die Literatur. Allerdings wusste ich nicht viel darüber und hatte Probleme, immer die richtigen Titel zu finden. Zufällig habe ich 1980 in der Zeitung Der Tagesspiegel eine Annonce gelesen. Dort stand: Wir suchen ein neues Mitglied für unsere Lesegruppe. Wir sind kein altbackenes Kaffeekränzchen, aber auch kein wissenschaftlicher Literaturclub, sondern wir wollen wichtige Werke der deutschen und ausländischen Literatur lesen und uns darüber austauschen. Das war genau das, was ich suchte. Wie viele Mitglieder hatte die Lesegruppe damals? Die Lesegruppe bestand damals aus 9 Frauen im Alter von 35 bis 60 Jahren. Ich bin der Gruppe bis zum heutigen Tag treu geblieben und inzwischen 27 Jahre dabei. In all den Jahren haben immer nur lesebegeisterte Frauen, richtige Leseratten, mitgemacht. Seit kurzem ist auch ein Mann mit von der Partie. Ich bin gespannt, ob er ein Bücherwurm ist und bei uns bleibt. Nun möchten unsere Hörerinnen und Hörer gerne wissen, was Sie in all den Jahren gelesen haben. Ja, ich habe in den vergangenen Jahren viele wichtige Romane, Erzählungen und Gedichte großer deutscher Schriftsteller gelesen. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Wahlverwandtschaften von Goethe und an Rilkes Gedichte. Die Gedichte haben wir in der Gruppe vorgelesen. Das war sehr feierlich und inspirierend. Die Romane von Heinrich Böll, Günter Grass und Martin Walser haben wir zu Hause gelesen und in der Gruppe diskutiert. Wie haben Sie die Bücher ausgewählt? Woran haben Sie sich orientiert? Jede Frau hat nach der Reihe einen Titel vorgeschlagen und trug dazu eine kleine Einführung vor. Ich muss aber auch sagen, dass wir uns sehr stark an der Fernsehsendung Das literarische Quartett orientiert haben. Das war von 1988 bis 2001 eine sehr populäre Literatursendung, die ich sehr gut fand. Immerhin wurden dort insgesamt 385 Buchtitel ziemlich kritisch und deutlich besprochen. Können Sie sich noch an einen konkreten Titel erinnern, der in der Sendung empfohlen wurde und den Sie gelesen haben? Ja, das war Das fliehende Pferd von Martin Walser. In der Novelle stellt der Autor die Lebensläufe zweier Männer parabelhaft gegenüber. Die Biografie des freien Journalisten und Aussteigers Klaus Buch und das Leben des ernsten und ehrgeizigen Studienrates Halm. Die Novelle ist im Jahre 2007 verfilmt worden. Wir wollen uns in der Lesegruppe den Film zusammen ansehen und das Buch noch einmal lesen. Ich bin gespannt, ob meine Begeisterung immer noch so stark ist wie damals. Können Sie uns zum Schluss noch sagen, wie Ihre Lesegruppe heute aussieht und was sich im Laufe der Zeit im Leseverhalten Ihrer Meinung nach verändert hat? Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass ich es toll finde, dass die Lesegruppe noch immer besteht. Wir sind meistens so zwischen 6 und 10 Leseratten und diskutieren gerne über Literatur. Mir ist aufgefallen, dass sich in den vergangenen 7 Jahren die Meinung zu der Frage, was ist eigentlich Literatur, sehr verändert hat. Wir haben in den 80er und 90er Jahren niemals Krimis und Fantasy-Geschichten gelesen. Die jungen Leute, die in unsere Gruppe kommen, wollen diese Literaturgenre aber gern einbringen. Letztens haben wir einen Thriller von John Grisham gelesen. Es liest sich schnell und unkompliziert, aber richtige Literatur ist das für mich nicht. Aber ich passe mich natürlich an und ich will auch wissen, was die jüngeren Leute heute lesen. Frau Taubert, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch und ich wünsche Ihnen noch viele gesunde und spannende Lesejahre.